Gut, ich versuche alle wieder Platz zu nehmen. Wir machen jetzt eine kleine Umstellung. Und zwar ist es so, dass Bernd Käpplinger den Raum nur für eine bestimmte Zeit zur Verfügung hat. Und deswegen ist es günstiger, wenn wir ihm jetzt bereits Gelegenheit geben, seine Ausführungen zu bringen, weil es sonst mit der Zeit wahrscheinlich etwas zu knapp wäre. Noch einmal kurz zur Einleitung. Also das BIP hatte wesentlichen Anteil an der Definition der mythologischen Aspekte der Befragung. Und unser Dank gilt natürlich in erster Linie Friederike Behringer und Bernd Käpplinger, dass sie immer wieder nachgehakt haben, insbesondere am Anfang, wenn es darum gegangen ist, sozusagen dieses Projekt überhaupt auf die Beine zu stellen und methodologisch abzuklären, wie die Vorgangsweise ist. Und insbesondere haben sie dort uns immer wieder dazu angehalten, zu schauen, dass die Forschungsfragen auch hinlänglich geklärt werden. Der Beitrag von Bernd Käpplinger geht auf die empirischen Daten auf EU-Ebene zu den Weiterbildungsaktivitäten in den kleinen und mittleren Unternehmen ein. Kleine und mittlere Unternehmen sind grundsätzlich Unternehmen mit zwischen 10 und 250 Mitarbeiterinnen. Das ist natürlich ein großer Unterschied zu Südtirols Produktionsstruktur. Aber sozusagen in Südtirol haben wir ein Mikrounternehmen vor allen Dingen, und auch die Daten der Studie beziehen sich auf die Betriebe mit bis zu 9 Mitarbeiterinnen. Aber sozusagen wir wissen, dass das Prinzip weiterhin auch gilt, vor allen Dingen je kleiner die Unternehmen werden. Also die Großen machen Weiterbildung und machen viel Weiterbildung, und bei den Kleinen ist es so, dass diese einfach viel weniger in diesem Bereich aktiv sind. Bernd Käpplinger zeigt die Gründe auf, weshalb kleine und mittlere Unternehmen nicht weiterbildungsaktiv sind, und nennt auch Strategien, wie auf dieser Ebene Bildung gefördert werden kann, unter anderem durch die entsprechenden Beratungen, die dann zugeschnitten sind auf die betriebsspezifischen Anforderungen. Eine Vorbemerkung, die eigentlich sowohl für sein Referat gilt, wie auch für das Referat von Roberto Angotti. Also wir haben da natürlich die großen Institute der Berufsbildung eingeladen, das ist klar, das ist der Unterschied zu der lokalen Situation, dass dort sozusagen auf einer ganz anderen Ebene Forschung betrieben wird. Aber auch der Hinweis und die Anregung sozusagen für die lokale Ebene, Weiterbildung zu studieren, Weiterbildung zu planen, Weiterbildung umzusetzen, heißt auch, dass man muss schauen, auf genügend informatives Datenmaterial aufzubauen. Und wir werden jetzt von diesen beiden Referenten dann eben sozusagen hören, was auf der europäischen Ebene dort passiert, welche Studien dort gemacht werden. Und sozusagen damit zeigt sich eben, wenn Datenmaterial ausgearbeitet wird, dann ist es auch möglich, sozusagen in der Planung diese Dinge dann besser zu berücksichtigen. Und wir haben gerade vorhin schon von Roberto Angotti gehört, dass es gerade im Bereich der kleinen Unternehmen da eigentlich noch Probleme gibt, noch Schwierigkeiten gibt, weil man sich mit diesen einfach noch zu wenig befasst hat. Ja, damit gebe ich das Wort weiter an Bernd Käpplinger. Ja, herzlichen Dank für die Einleitung, und ich freue mich sehr, zu Ihnen sprechen zu können. Ich soll auch Grüße von Frau Behringer ausrichten, die sich auch sehr freut, dass diese Tagung zustande gekommen ist und die Ergebnisse in dem Rahmen diskutiert werden. Ich möchte jetzt in meinem Vortrag, ich hoffe, ich bin gut verständlich, ich möchte in meinem Vortrag nochmal zum einen auf eine etwas allgemeinere europabezogene Ebene eingehen. Aber ich denke, es sind auch einige Verknüpfungspunkte zu dem, was Sie bisher gehört haben, gut herstellbar. Ja, ich beginne nochmal mit einer Definition und einigen Eckdaten. Und Sie müssten jetzt diese Folie sehen, wo nochmal so dargestellt wird, was sind denn KMUs von mittelgroß über klein bis zu Mikrounternehmen. Es gibt diese Definition von der EU, die eben an der Mitarbeiterzahl größtenteils festgemacht ist, die darauf abhebt, dass KMUs Unternehmen sind mit weniger als 200. Und da auch nochmal die verschiedensten kleinen Gruppen und Untergruppen zu erwähnen, wie auch in dem Referat, also hier vor allem die Mikrounternehmen sind ja die Unternehmen, die in dem Teil-S-Projekt bearbeitet wurden. Damit komme ich zur Übersicht bezogen auf, was für eine Bedeutung, was für eine Relevanz haben denn KMUs für die jeweiligen Wirtschaften. Hier drei Angaben zu dem U27-Durchschnitt, zu Deutschland und zu Italien. Sieht man sich den Anteil der Unternehmen, also wie viele Unternehmen gibt es in einem Land und was für einen Anteil haben KMUs, sind die Anteile recht beeindruckend, also sie sind fast gegen die 100% gehen. In Deutschland ist der Wert am geringsten, mit 99,5% aller Unternehmen sind KMUs. In Italien ist der europäische Höchstwert zu finden, mit 99,9% aller Unternehmen sind KMUs in Italien. Schaut man sich dann die zweite Spalte an, relativiert sich die Bedeutung der KMUs schon etwas mehr, weil hier ist der Anteil an allen Beschäftigten zu finden. Hier wiederum Deutschland mit 60,6% und Italien mit 81,3% führend in die jeweiligen Richtungen. Und dann zum Abschluss noch der Anteil an der gesamten Wertschöpfung. Relativiert sich die Bedeutung. Trotzdem, dass KMUs schon eine zentrale Bedeutung haben für die Volkswirtschaften in den jeweiligen Ländern. Damit komme ich zur nächsten Folie, bezogen auf die KMU-Dichte. Hier auch nochmal ein ganz kurzer Überblick, so die europäische Situation. Also man sieht zwischen Stück weit Deutschland mit einer relativ niedrigen Zahl von KMUs bezogen auf diese KMU-Dichte und Italien mit einer relativ hohen KMU-Dichte. Also auch da nochmal einfach Unterschiede sichtbar in Europa über die Relevanz und die Bedeutung von KMUs in den jeweiligen Ländern. Damit komme ich zum zweiten Punkt meines Vortrags oder was ich mit Ihnen gerne diskutieren möchte. Ich möchte ansetzen an dem Punkt Problemgruppe KMUs. Ich denke oder ich würde es mir vorstellen, dass in Südtirol diese Diskussion ähnlich ist wie in Deutschland, dass KMUs und Weiterbildung oftmals problematische Beziehungen diskutiert werden. Hier auch einige Zitate zu diesem Zusammenhang. Vielleicht so die prägnanteste Zitat ganz unten von Leber vom Institut für Arbeits- und Berufsforschung in Nürnberg. Sie hat es mal so auf den Punkt gebracht, die großen Unternehmen tun viel, die kleinen tun nur wenig. Also sprich, die Diagnose, die Beobachtung, die Wahrnehmung der vermeintlichen Wirklichkeit in den Volkswirtschaften, dass eben Großunternehmen sehr weiterbildungsaktiv sein und Kleinunternehmen tendenziell nicht oder wenig weiterbildungsaktiv sind. Und ich möchte gerne mit dieser Beobachtung jetzt in meinem Gliederungspunkt vertiefend einsteigen und vielleicht nochmal genauer hinschauen, stimmt das denn so in der großen Tendenz und in der Aussage der KMUs? Schaut man sich zunächst den Anteil der weiterbildenden Unternehmen, also weiterbildenden Unternehmen hier in dem Sinne sowohl Kursanbieter, also sprich Unternehmen, die die klassischen Kursformen anbieten oder ihre Beschäftigten zu Kursen schicken bei Weiterbildungsanbietern, als auch, wie in dem Referat von Werner angesprochen, die sogenannten informellen Formen, also Lernen am Arbeitsplatz, Besuch von Tagungen, von Messen, die Austausch mit anderen Kollegen in Form von Qualitätszirkel, Lernzirkel, also solche Dinge, die eher zu den informellen oder nonformellen Lernformen zählen. Die sind alle mit weiterbildenden Unternehmen hier gemeint. Schaut man sich hier die Zahlen für 2005 an, bezogen auf die Betriebsgröße, stellt man in allen Ländern, die hier abgebildet sind, die gleiche Situation fest. Die Beschäftigten mit 10 bis 49 Mitarbeitern, die in dieser Statistik verfügbar sind, haben die niedrigsten Quoten und die Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten haben die höchsten Quoten. In Italien ist der Unterschied besonders deutlich zu sehen. In Deutschland ist er etwas weniger prägnant ausgeprägt. Aber prinzipiell ist die Situation in allen Ländern so. Und die großen Unternehmen sind häufiger weiterbildungsaktiv wie die kleinen Unternehmen. Wobei natürlich auch hier schon eine wichtige Einschränkung zu machen ist, die Hürde, ein weiterbildendes Unternehmen zu sein, ist für Großunternehmen auch hier auch einfacher zu nehmen. Weil wenn man sich vorstellt, dass ein Unternehmen mit 1000 Beschäftigten zu einem weiterbildenden Unternehmen wird, wenn allein ein Beschäftigter an Weiterbildung teilnimmt, dann ist das eigentlich relativ einfach zu leisten. Während, wenn man sich auf der anderen Seite ein Unternehmen mit 10 Beschäftigten anschaut, dann ist es nicht ganz so einfach, dass dann mindestens ein Mitarbeiter an Weiterbildung teilnimmt. Also insofern ist dieser Indikator auch mit einer gewissen Vorsicht zu beobachten, weil er eben gewisse Verzerrungen zum Nachteil der KMUs beinhaltet. Jetzt müssten Sie die Folie sehen mit der Situation in Deutschland und Frankreich, mal mit einem kurzen Querverweis, einem Exkurs. Es wurde ja schon darauf abgehoben, dass es die klassischen Kursformen gibt und die sogenannten anderen Formen, die nonformellen, die informellen Lernformen. Hier ist zum Beispiel die interessante Beobachtung, dass man auch, wenn man sich verschiedene Länder anschaut, hier auch eine unterschiedliche Bedeutung sieht, dieser verschiedenen Formen. Also wenn man hier zum Beispiel Deutschland und Frankreich rausgreift, sieht man, dass in Deutschland die informellen Lernformen eine relativ große Bedeutung haben. Also auch teilweise eine größere Bedeutung wie die Kurse, die angeboten werden. Während in Frankreich die Situation sich genau andersherum darstellt. Hier sind die Kurse häufiger verbreitet wie diese informellen Lernformen. Eine Annahme oder eine Einschätzung, die damit verbunden ist, ist diejenige, dass hier vielleicht auch solche Regelungen wie Weiterbildungsfonds, die ja in Frankreich sehr stark verbreitet sind, national geregelt sind, eine Auswirkung zeigen. Eine Auswirkung in dem Sinne, dass in Frankreich über diese Weiterbildungsfonds primär oder fast nur Kurse finanziert werden für die Unternehmen. Also sprich Anreize gesetzt werden für Unternehmen, Weiterbildung anzubieten, aber eben auch in kursförmiger Form. Während in Deutschland solche Anreize oder generell Weiterbildungsfinanzierungen relativ selten verbreitet sind, was scheinbar eher dazu führt, dass eben diese anderen Formen eine gewisse Verbreitung finden. Also hier vielleicht auch Anreiz oder auch Input für Ihre Diskussion und auch wenn man die Frage diskutiert, was soll man denn machen, um die Weiterbildung in KMUs zu fördern, taucht ja gerade in der letzten Zeit auch in Italien sicherlich über die verschiedenen Fonds die Perspektive. Man muss eben diese Fonds anbieten, über die betriebsübergreifend Weiterbildung finanziert wird, müsste man sicherlich auch die Frage diskutieren, wie sind diese Fonds ausgestaltet, wie kann man es bewerkstelligen, dass vielleicht über diese Fonds nicht nur Kurse finanziert werden, weil ich denke, da werden sich hoffentlich vielleicht alle einig sein, dass man einen Mix braucht von Kursen als auch arbeitsplatznahen Lernfonds. Und wie kann man vielleicht auch so Weiterbildungsfonds gestalten, dass eben solche Arbeitsplatznachformen auch gefördert werden und eben nicht gegensätzliche Anreize gesetzt werden über einen Weiterbildungsfonds, dass vor allem Kurse finanziert werden. Damit komme ich zur nächsten Übersicht. Sie müssten nun diese Grafik sehen mit dem Anteil der Weiterbildungsteilnehmer an den Beschäftigten. Hier relativiert sich das eingänglich dargestellte Bild schon etwas, bezogen auf die Problemgruppe der KMU, weil hier sind die Anteile der Weiterbildungsteilnehmer an allen Beschäftigten in den weiterbildenden Unternehmen dargestellt. Also sprich, hier ist jetzt diese Grafik, stellt dar, wie die Situation sich darstellt in den Unternehmen, die Weiterbildung anbieten. Also nicht alle Unternehmen in den jeweiligen Betriebsgrößengruppen, sondern konzentriert auf die weiterbildenden Unternehmen. Und hier stellt man schon ein Stück weit Tendenzen fest. Also für Deutschland ist das relativ ausgeprägt. Also hier ist die Situation so, dass die kleineren Unternehmen mehr Beschäftigte an Weiterbildung beteiligen wie Großunternehmen. Also sprich, wenn Kleinunternehmen Weiterbildung anbieten, dann beziehen sie oftmals sehr, sehr viele Mitarbeiter ein und haben sogar mehr wie mittlere oder größere Unternehmen. In Italien ist die Situation zumindest für die kleineren und für die mittleren Unternehmen ähnlich. Bei den Großunternehmen zeigt sich nochmal ein Unterschied zu der deutschen Situation. Es bleibt aber auf jeden Fall Fazit, dass durchaus Kleinunternehmen, wenn sie Weiterbildung aktiv teilhaben oder anbieten, dies sehr innovativ machen und auch Mitarbeiter auch einbeziehen, also sehr partizipative Formen von Weiterbildung wählen. Damit komme ich dann zur nächsten Folie mit einigen Zitaten auch nochmal oder auch bezogen auf die deutsche Weiterbildungsforschung den aktuellen Stand der Entwicklung, dass man über eine Reihe von Studien eigentlich sehr deutlich nachweisen kann, dass wenn man jetzt von der Problemgruppe KMUs spricht, man näher differenziert. näher differenzieren in dem Sinne unter anderem, dass man nicht alle KMUs pauschal als weiterbildungsaktiv einschätzen sollte, sondern dass es eben sehr aktive, weiterbildungsaktive, innovative KMUs gibt. Und das vielleicht eher die Problematik die ist, dass man sich überlegen muss, wie kann man denn die KMUs, die bislang noch keine Weiterbildung angeboten haben, die inaktiven KMUs, wie kann man die denn erreichen und was ist vielleicht die dortige Situation, die dazu führt, dass keine Weiterbildung angeboten wird. Also insofern eine Differenzierung der Förderung, der Ansprache zu erreichen, dass man eben guckt, was sind denn die Faktoren, die bestimmte KMUs davon abhalten, Weiterbildung anzubieten und dass man nicht pauschal sagt, alle KMUs sind eher weiterbildungsinaktiv. Dazu gehört dann auch, dass es eben eine gewisse Kontinuität ist, dass eben diese viele KMUs, also so eine gewisse Spaltung, es gibt die eine Gruppe der KMUs, die über Jahre hinweg immer wieder Weiterbildung anbietet und die andere Gruppe der KMUs, die über Jahre hinweg gar keine Weiterbildung anbietet. Also es ist scheinbar nicht nur ein sporadischer Effekt, dass keine Weiterbildung angeboten wird, sondern eben eine verfestigte, kontinuierliche Handlungsweise der Betriebsführer, der Beschäftigten in den Unternehmen, die eben dazu führt, dass hier keine Weiterbildung verfolgt wird. Vielleicht ganz kurz nochmal so bezogen auf Befragungen auf europäischen Ebene. Was sind denn die Gründe, weshalb Weiterbildung nicht angeboten wird? Hier so die vier Hauptgründe, die Sie am unteren Ende der nächsten Folie sehen. Der erste Grund, der immer genannt wird, das Qualifikationsniveau reicht aus. Hier stellt sich die Frage, ist das eine gute, sozial erwünschte Option in dem Sinne, man sagt, ja, wir haben ausreichende Qualifikationen, deswegen brauchen wir keine Weiterbildung. Ist kein Bewusstsein vielleicht davor vorhanden, was für Qualifikationen man noch sonst noch bräuchte? Oder ist es vielleicht auch so, dass in gewissen Branchen es auch gar nicht aktuell notwendig ist, Weiterbildung anzubieten? Also ist vielleicht die Annahme, wir reden ja oftmals von der Wissensindustrie und von der Wissensgesellschaft und Weiterbildung muss immer und überall in allen Bereichen angeboten werden. Vielleicht muss man das auch ein Stück weit hinterfragen. Vielleicht ist auch in manchen Punkten oder in manchen Bereichen Weiterbildung nicht immer notwendig. Zweiter Punkt, Neueinstellungen statt Qualifizierung. Das wird von vielen oder das zweithäufigste Grund, der angeführt wird, warum keine Weiterbildung angeboten wird. Also die Unternehmen werden aktiv im Sinne, dass sie lieber Qualifikationen und Kompetenzen von außen sich holen, die Leute einholen und eben erwarten, dass sie diese Qualifikationen mitbringen. Hier stellen sich natürlich, wenn man sich demografische Entwicklungen anschaut, zukünftige Fragen, ja, wird es diese Möglichkeit denn auch in Zukunft so einfach geben, dass man einfach auf dem Arbeitsmarkt sich die Qualifikationen abholt und wird es den Unternehmen so leicht möglich sein, eben nicht in die Weiterbildung, die Qualifizierung ihrer eigenen Beschäftigten zu investieren in Zukunft. Also hier ist ja, wenn man alle demografischen Entwicklungen, sei es in Italien oder in Deutschland, wo die jeweilige demografische Situation eigentlich sehr deutlich dafür spricht, dass wir in einigen Jahren einen Fachkräftemangel haben werden, vielleicht auch schon etwas ja, proaktives Handeln fragt von Seiten der Unternehmen, damit man eben mit diesem Fachkräftemangel entsprechend nicht konfrontiert ist in einem Ausmaße, der vielleicht zu Betriebsaufgaben führt. Ja, und die Punkte 3 und 4 sind dann die am wenigsten genannten Punkte von diesen vier aufgelisteten, sprich Zeit und Kosten. Was ein Stück weit erstaunt vielleicht auch, weil oftmals ist ja in der öffentlichen Diskussion gerade, sind gerade diese Zeitfragen und Kostenfragen sehr zentral. Aber die Studie vom AFI, also wir haben es in seinem Vortrag ja auch genannt, hier diese Fragen Kosten anscheinend nach Angaben der Betriebe gar nicht so die zentrale Rolle spielen, ob man an Weiterbildung teilnimmt oder nicht. Also anscheinend, wenn vielleicht das Bewusstsein vorhanden ist, wir brauchen Weiterbildung, sind die Kostenfragen vielleicht gar nicht so entscheidend für die prinzipielle Entscheidung, Weiterbildung anzubieten, wie man es eigentlich annehmen sollte. Also vielleicht auch nochmal eine Frage, ob die Diskussion oder ob die Frage Finanzierung von Weiterbildung wirklich die zentrale Frage ist und ob es nicht vor allem eine Frage ist von Bewusstsein und auch Unternehmenskultur, von Sichtweisen, inwiefern die Arbeitgeber eine Perspektive sehen, dass Weiterbildung oder es auch anerkennen, Weiterbildung eine zentrale Frage ist. Damit komme ich jetzt zu meinen letzten Folien. Vielleicht ist hier nochmal kurz eingeschoben, dieses Zitat von Wagner. und vielleicht eine zentrale Botschaft, die ich von meiner Seite mit meinem Vortrag in Ihre Diskussion eingeben möchte. Ich denke und würde gerne den Punkt stark machen, dass man vielleicht ein bisschen davon wegkommen sollte, sich zu sehr auf makroökonomische Daten, auf Durchschnittswerte zu stützen und eben solche Aussagen zu treffen, die Großen tun viel und die Kleinen tun wenig. Ich denke, das ist nicht zielführend und ist nur eine ganz pauschale Einordnung und man muss sehr genau hingucken. Ich denke, man kann fast sagen, Betriebe sind Individuen. Es gibt nicht die repräsentative Firma, die repräsentative KMU und man sollte vielleicht viel, viel genauer hingucken in Bereichen. Sollte vielleicht auch nochmal gucken, sind denn Wirtschaftszweig, Branche und Firmengröße wirklich die zentralen Faktoren? Oder kann man vielleicht, oder sollte man vielleicht andere Untergliederungen vornehmen? Auch die Frage, wie kann man vielleicht auch übergreifend zusammenarbeiten? Also da hatte ja auch die Frage, vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass man auch Kurse branchenübergreifend anbietet, um auch auf die kritische Kursteilnehmerzahlen zu kommen. Also sich nicht vielleicht zu sehr auf Wirtschaftszweige fokussieren, auch von Seiten der Anbieter, der Weiterbildungsanbieter, die vielleicht in bestimmten Branchen nur aktiv sind und eben nicht mit anderen Branchen kooperieren. Vielleicht sollte man hier neue Kooperationen suchen, die eben branchenübergreifend sind. Und wie kann man vielleicht auch Cluster bilden von verschiedenen Unternehmen, die in einem Bereich tätig sind und vielleicht gemeinsam mit Weiterbildungsanbietern ein Netzwerk bilden, um dann auch Weiterbildung mit den entsprechenden ja, kritischen Größengruppen anzubieten. Weil gerade bei KMUs ist ja auch eine zentrale Frage, wie kann man das einfach organisatorisch bewerkstelligen. Ein Großunternehmen mit 2000 Beschäftigten hat oftmals die entsprechenden kritischen Zahlen für Kursteilnehmer. Ein KMU mit 10 oder ein Mikrounternehmen mit 10 Beschäftigten fällt das viel schwerer. Aber wenn man sich vielleicht mit 10 KMUs zusammentut, sieht die Situation vielleicht günstiger aus. Damit komme ich zu meiner letzten Folie, Anforderungen an Qualifizierungsberatung. Qualifizierungsberatung als eine Seite, wo man vielleicht anknüpfen sollte, um Weiterbildung in KMUs zu fördern. Die erste Forderung oder die erste Anregung mag vielleicht klingen, aber ich denke, sie ist immer wieder gültig. In dem Sinne, dass es nicht eine Beratung nach Schema sein sollte. Also in dem Sinne, die standardisierte Beratung der Anbieter ein festes Kursangebot, was er seinem beratenden Unternehmen anbieten will und das wird eben versucht passend zu machen. Also ich denke, hier ist es einfach notwendig, wenn man Qualifizierungsberatung, also Beratung für Unternehmen anbietet, inwiefern sie Weiterbildung anbieten können oder Weiterbildung für sie eine Rolle spielt, dass man sehr genau hinschaut, eben genau auf die betriebliche Situation schaut und eben nicht mit vorgefertigten Mustern und vorgefertigten Lösungen an diese Unternehmen herantritt. Weil dann stellt sich oftmals, und der Ruf von Qualifizierungsberatung oder Unternehmensberatung ist ja oftmals schlecht, weil dann sich eben das Bild bei den Betrieben einstellt, hier wird mir irgendwas Vorgefertigtes aufgeschwatzt, was ich eigentlich gar nicht haben will und was gar nicht meinem Unternehmen in dem Sinne Umsetzung dient. Also insofern zum zweiten Punkt kommt, Beratung sollte möglichst maßgeschneidert sein, Weiterbildung sollte möglichst maßgeschneidert sein, aber sie muss auch kostengünstig sein. Und da denke ich, ist auch vielleicht eine Facette notwendig, dass man auch nochmal, was kann man denn an standardisierten Angeboten in der Mischung mit maßgeschneiderten Angeboten anbieten. So ein bisschen ist die Diskussion in der Weiterbildung, wir müssen wegkommen von den standardisierten Katalogangeboten hin zu den maßgeschneiderten Angeboten. Wenn man sich anschaut, ein maßgeschneidertes Angebot, das kostet einfach auch mehr Geld. Es ist schwieriger zu organisieren, da muss man eine Bildungsbedarfsanalyse machen, muss man gucken, welche Form von didaktischer Aufarbeitung man machen will, wie endet das vom Ergebnis her. Also es sind sehr, sehr viele Parameter, die zu relativ hohen Kosten führen. Und KMUs haben oftmals eine wirtschaftliche Situation, die ihnen nicht erlaubt, viele Kosten auszugeben. Also insofern denke ich, sollte man den Fehler vermeiden, dass man jetzt nur noch meint, für KMUs maßgeschneiderte Angebote anbieten zu können. Ich glaube, das wird nicht funktionieren und ist einfach nicht realistisch in der Umsetzung. Ich denke, vielmehr ist es notwendig, eine Mischung zu finden, eine Balance. Was gibt es denn vielleicht für standardisierte Angebote, die man trotzdem einer gewissen Gruppe von KMUs anbieten kann? Und wo sind vielleicht maßgeschneiderte Angebote möglich? Also hier sind, denke ich, einige Ambivalenzen angesiedelt, die, wenn man die Forschungsliteratur sich anschaut, die dann oftmals sich bezieht auf Modellprojekte, die mit gesonderter Förderung funktionieren, sehr stark diese Facetten abheben, die aber nicht in der alltäglichen Praxis der Weiterbildung vielleicht dann umsetzbar sind. Damit komme ich zum vierten Punkt. KMUs sind kostensensibel, wie gesagt. Man muss Kompromisse zwischen Qualität, Nutzen und Kosten finden. Also ich denke, man sollte sich verabschieden, dass man hier hochqualitative, genau passende, umfassend erforschte, viel Beratung entwickelte Angebote macht, sondern hier muss man gucken, also wie passt das einfach. Also da würde ich einfach auch entgegen vielleicht Empfehlungen von Forschern viel Pragmatismus aufraten und auch einfach an betriebsorientierten Lösungen, dass die notwendig sind, die zu finden. Und dass sich auch Berater oder Weiterbildungsanbieter bewusst sein müssen, dass KMUs eben sehr kostensensibel sind und dass der Nutzen auch erklärt werden kann und muss. Ich denke, viele KMUs, die weiterbildungsaktiv sind, wollen auch erstmal überzeugt werden. Was ist der Nutzen? Was kannst du mir in Aussicht stellen, was sich ganz konkret für mich als Unternehmen als Nutzen zeigt? Ich denke, auf solche Fragen muss man vorbereitet sein und auch gute Lösungen anbieten können und aufzeigen, was dann als Nutzen wirklich am Ende von einer Weiterbildung steht. Es kann nicht sein, dass das Ziel ist, einer Beratung oder einer Ansprache eines Unternehmens, dass einfach Weiterbildung jetzt angeboten wird. Es muss auch ein Nutzen vorhanden sein, der sich durch eine solche Weiterbildung für die Beschäftigten, für den Arbeitgeber zeigt, in unterschiedlicher Form vielleicht, und analysiert werden, was da unterschiedliche Nutzenseffekte sein können. Aber es muss eben diese Nutzendimension auftauchen. Und letzter Punkt, das war auch so mein ein Stück weit, wäre noch eine Anmerkung von meiner Seite gewesen zu dem ersten Vortrag. Also aus eigener Erfahrung habe ich den Eindruck, also wenn man viele Unternehmen anspricht mit Weiterbildung oder Beschäftigte anspricht mit Weiterbildung, dass da ein sehr reduziertes Verständnis vorhanden ist. Weiterbildung wird dann oftmals mit Kursen gleichgesetzt oder mit beruflicher Weiterbildung. Es gibt so erstaunliche Effekte, dass man dann im Gespräch feststellt, dass dann Personen zum Beispiel Sprachkurse oder auch Sprachtrainings besucht haben, aber nicht unbedingt an Weiterbildung zählen. Also ich denke, wenn man mit Unternehmen spricht, ist für die vielleicht Weiterbildung ein relativ abstrakter Begriff, der nicht unbedingt an ihrer betrieblichen Realität ansetzt. Und es ist sicherlich notwendig, dass man vielleicht, wenn man einen Erstkontakt auch gerade hat mit Unternehmen, nicht daran ansetzt, ja, wollen Sie jetzt Weiterbildung anbieten, inwiefern könnte Weiterbildung für Sie ein Thema sein, sondern dass man einfach betriebsnah einfach an der realen Frage, wie sieht die wirtschaftliche Situation bei Ihnen aus, wie ist es mit der Personalentwicklung, was sind so alltägliche Abläufe und wo hakt es da vielleicht, wo tauchen da Probleme auf? Also dass man ganz konkret über die realen Probleme und Problemchen, die in jedem Unternehmen auftauchen, dass man diese thematisiert, da ins Gespräch kommt und dann vielleicht in einem zweiten Schritt erst guckt, kann da vielleicht Weiterbildung eine Möglichkeit sein, um diese konkreten Probleme zu bearbeiten. Also insofern ist es, denke ich, auch sehr, sehr wichtig, welche Form der Ansprache man wählt, um dann auch KMUs zu erreichen. Insofern hoffe ich Ihnen, einen kleinen Impuls gegeben zu haben für die Diskussion. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit soweit und würde mich jetzt sehr freuen über Verständnisfragen, als auch kritische Kommentare, Anmerkungen, Kommentierungen von Ihrer Seite. Vielen Dank. Vielen Dank, Bernd Käblinger. Es war sehr aufschlussreich und vor allen Dingen sehr nützlich, dass wir da sozusagen die zwei Ebenen gesehen haben. Zum einen die Ebene der Daten, der Erhebungen auf gesamteuropäischer Ebene, aber dann auch das Ganze heruntergebrochen worden ist auf die sehr konkrete betriebliche Ebene und wie dort die Anforderungen aussehen für die Umsetzung. Wenn man da das sozusagen den Betrieb als Individuum sieht und sieht, dass da auch ein großer Bedarf dann an Beratung da ist, dann sind damit natürlich nicht nur die Anbieter von Weiterbildung angesprochen, sondern auch die Unternehmerverbände, glaube ich, aber auch die öffentliche Hand, die in irgendeiner Form auch noch schauen kann, wie sie da sozusagen zumindest auf einem bestimmten Bereich auch was anbieten kann. Ja, damit eröffne ich sozusagen die kurze Diskussionsrunde zu diesem Referat. Nachdem später Bernd Keplinger nicht mehr zugeschaltet sein wird, ersuche ich sozusagen alle möglichen Fragen bereits jetzt anzubringen und ich werde wieder mit dem Mikrofon die Runde machen, wenn sich die einzelnen Leute melden. Ich war vorhin schon der Erste. Hätte ich eigentlich hier bezogen auf das Referat vom Herrn Keplinger eine Überlegung, was Sie zuletzt gesagt haben, Weiterbildungsberatung sollte nicht nur einfach eine abstrakte Beratung sein, ich bin der Weiterbildungsexperte, sondern, und da bin ich sehr mit Ihnen einverstanden, aber wie organisieren wir das? Es wäre gut, wenn man vorher schon einen Betriebscheck-up machen würde. Wüsste, was macht der Betrieb und wo hat er Schwächen und Stärken in seiner Tätigkeit, in seinem Betrieb. Und gut, und dann möchte ich doch auch von ihm dies in den Raum stellen und von Ihnen auch hören, was Sie dazu denken. Also in den Kleinbetrieben die wir heute untersucht haben, also bis zu 9 und Beschäftigten. Ich bin Vertreter des Handwerks in einem Handwerkerverband in Südtirol. Und das nur zum klaren Verständnis. Es ist klar, dass viele Weiterbildung vom Unternehmer, also vom Handwerker selbst, übernommen wird, und zwar aus einem Grund. Er ist derjenige, der immer im Betrieb ist, er arbeitet im Betrieb mit, er ist im Betrieb beschäftigt, ist eigentlich ein Beschäftigter, hat dieselben Kompetenzen, wie seine Arbeiter haben sollten, macht also diese Weiterbildung auch selber mit und vermittelt sie weiter. Er braucht ja qualifizierte, kompetente Leute. Er hat nicht eine Produktion oder sagen wir eine Aufteilung der Arbeit, wo sich verschiedene Kompetenzen mehren, sondern wir brauchen alle dieselbe Kompetenz, die gesamte für den Betrieb notwendige, fast alles, ne, machen wir mal so. Ne? Und das bedeutet, dass in dem Prozentsatz 32, die ich in der Studie vom APFI gesehen habe, eigentlich, wenn die Arbeitgeber ausgenommen sind, dass ein bisschen das Konzept verfälscht. Denn Weiterbildung in diesem Fall ist trotzdem gegeben und auch für die Mitarbeiter, weil das ja dann weitervermittelt wird. Weil das ist so die Realität überall in allen Handwerksbetrieben. Nutzen vor allem. Ne? Okay. Weitere Fragen stelle ich nachher, weil ich vielleicht. Soll ich direkt antworten? Kurze Antwort darauf, ja. Also ich gebe Ihnen recht, ich finde auch solche Betriebscheck-ups, wenn solche gute Listen auch entwickelt, auch vorhanden sind, finde ich sehr vorteilhaft und dass es auch sehr förderlich ist, weil ich denke, nicht jeder muss das Rad neu machen, sondern man kann da auch mit solchen Listen auch erste Orientierungen haben, um auch vielleicht Zeit zu sparen für ein aufwendiges Gespräch und auch vielleicht dann auch Fokussierung im Gespräch vornehmen zu können. Zu Ihren Fragen oder Anmerkungen bezogen auf, das ist ja so ein Stück weit ein Anlernen oder auch so ein Lernen am Arbeitsplatz, was Sie skizziert haben, also sprich, wenn Vorgesetzte oder Betriebsinhaber so quasi Selbstanleitungen machen. Ich denke, hier ist auch eine Perspektive, die so in der Weiterbildungsforschung oder auch Praxis noch nicht genügend bearbeitet ist. Also was kann man vielleicht an didaktischen Hilfen unterstützen oder Optimierungen anbieten, damit solche, also so ein Lernen am Arbeitsplatz unterstützt wird. Also ich denke, es ist noch viel zu häufig die Perspektive, dass von außen Experten kommen müssen oder dass die Mitarbeiter geschickt werden, was natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit erzeugt, Weiterbildungsanbietern, was natürlich dann auch ein Effekt ist. Und dass man vielleicht noch mehr überlegen sollte, was gibt es denn vielleicht für eine Möglichkeit, dass man die Unternehmen so unterstützt, dass sie auch selbst aktiv Weiterbildung anbieten können, dass sie eben nicht abhängig sind von Anbietern von außen und dass die Anbieter vielleicht ihre Rolle nicht primär oder allein Weiterbildungsanbieter sind, sondern zu einem gewissen Teil auch einfach Supporter oder Berater sind, die eben den Unternehmen auch helfen, auf den eigenen Füßen zu stehen zum Teil. Also insofern bin ich ganz der Meinung. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja. Bitte auch kurz vorstellen, damit er gleich weiß, mit wem er es zu tun hat. Ja, Hans Bunter, ich bin Vertreter eines Handwerkerverbandes. Wir haben zwei Verbände im Lande. Nur eine sehr kurze Frage. Sie haben da in Ihrer Studie dargestellt, wie unterschiedlich die verschiedenen Formen der Weiterbildung, also die formalisierte und die informelle, das informelle Lernen und nicht formalisiert, wie unterschiedlich das ausgeprägt ist im europäischen Raum. In einem Land hat man stärker diese Form, in anderen. Gibt es dazu auch eine Studie, welche Form der Weiterbildung denn die effizienteste ist, welche Form eine höhere Produktivität hat im Sinne von bei gleichem Zeitaufwand größeren Nutzen? Eine Frage. Es gibt eine Reihe von Studien, die sich mit dem Thema beschäftigen. Teilweise kommt man zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Also ich tue mir da schwer, eine generelle Tendenz herauszulesen. Also ich denke, es hängt sehr stark davon ab, was man von der Weiterbildung haben will. Ich glaube nicht, dass man generell sagen kann, entweder die Kurse oder die arbeitsplatznahen Formen sind die besseren Formen. Ich glaube, es kommt auf einen Mix drauf an, einen intelligenten Mix, der sich darauf abhebt, welche Inhalte und mit welcher Perspektive will man eine Weiterbildung anbieten. Die arbeitsplatznahen Formen, also die Vorteile, sie sind schnell einsetzbar, es entstehen wenige Kosten, die Personen sind weg, werden zu langen Kursen geschickt, es fallen hohe Kurskosten an, das ist oftmals alles nicht vorhanden. Empirische Studien zeigen aber schon ein Stück weit, dass diesen arbeitsplatznahen Formen auch weniger langanhaltende Effekte hat. Also wenn Sie einfach ein Grundlagenwissen brauchen, Grundkenntnisse brauchen, das schlecht alles über nahe Formen abdecken. Und deswegen ist es einfach so, dass Kurse oder auch solche Kurse, die auch wirklich so ein Grundlagenwissen vermitteln, längerdauernde Effekte zeigen. Dass da auch ein grundlegenderes Wissen erworben wird, was dann auch über die verschiedenen konkreten Arbeitssituationen hinausreicht. Also insofern würde ich weniger in einem Gegensatz denken, entweder Kurse oder arbeitsplatznahe, sondern sehr dafür plädieren, dass man beide Formen intelligent zusammenführt und beides denkt und seine Rolle und seinen Raum gibt. Hören Sie mich? Ja? Ja. Ja, okay. Also ich heiße Alberto Bullara. Ich bin geschrieben an die Rechtsanwaltskammer Bozen. Okay. Ich habe nicht viel gehört, aber habe gelesen, die Betriebe sind wie Menschen, so irgendetwas. Ja. Okay. Und ja, genau gestern habe ich gesprochen mit einem sehr guten Ökonomist aus Bozen und er hat mir gesagt, dass ein bisschen über Maslow gesprochen, Maslow, Abraham Maslow und auch über die im Allgemeinen die Ökonomisten, die zu den amerikanische Schule gehören. Ja? Okay. Und so im Allgemeinen ein bisschen das Ganze illustriert. Okay. Und ich hab gehört, dass es gibt diese so eine Zeitplanung zwischen diese Schulen, die sich in den Zeiten so, wie heißt, kann ich sagen, die verschiedene Ideen in den Zeiten fixiert haben. Das. Mhm. Sie haben okay, mhm. verschiedene Ideen in den Zeiten fixiert. Und habe ich gehört, dass nach den 70ern eine neue Schule diese Idee vorgeworfen hat. Mhm. Okay. Es interessiert mich viel, dieses Argument, weil ich finde, dass diese Idee wertvoll ist. Und ja, dass Maslow Meinung finde ich gut. Okay. Ich finde, dass Maslow recht hat, wenn er sagt, die Betriebe, also er sagt nicht, dass die Betriebe Individuen sind, aber er sagt, dass wichtig, sehr wichtig ist, denken, dass zuerst, also vor allem der Mensch wichtig ist. Vor allem der Mensch wichtig ist. Und Sie kennen sicher die Pyramide Maslow. Mhm. Okay. Und nach Maslow hat sich dieses Art zu denken, Individuum in der Mitte fixieren. Ja? Mhm. Okay, ich habe nicht viel Zeit. Nur, okay, ich soll nicht den Vortrag machen, aber die Frage ist, noch ein paar Reflexionen über dieses Argument. Ja, vielen Dank. Danke. Ja, ich kann noch mal sagen, also ich habe das bewusst etwas überspitzend auch so gewähnt, mit Betriebe sind Individuen. Manche schauen es dann vielleicht, weil sie sagen, Individuen sind letztendlich immer nur Menschen und Betriebe sind Einheiten, aber ich wollte das bewusst so betonen, weil ich denke, wir leben momentan in einer Zeit, wo sehr stark Prozentangaben, wo Mittelwerte immer wieder durch die Medien gehen, die Bildungspolitik beeinflussen und bestimmen. Und ich denke, eine moderne, differenzierte Gesellschaft muss Möglichkeiten finden der Differenzierung, des genaueren Hinschauens. Ich denke, es ist nicht zielführend, wenn man eben mit großen globalen Masterplänen meint, die Weiterbildung fahren zu können und die Instrumente zu finden, die für alle Betriebsgrößen, für alle Branchen gleichermaßen gültig sind. Und insofern würde ich dieses Zitat, Betriebe sind Individuen, oder meinen Vortrag sehr stark als Plädoyer dafür sehen, dass man schon auch diese makroökonomischen Durchschnittswerte sich anschaut, dass sie bewusst sind, dass man aber sich bewusst ist, dass es nur ein Start ist und dass man genauer hinschauen muss, genauer runterbrechen muss auf verschiedene Bereiche, was es dort für Lösungsansätze geben kann und auch für die ganz konkrete Arbeit, wenn man dann auch Beratung oder in Betriebe geht, dass man da auch nochmal ganz genau hinschaut und sich nicht eben von vorgefertigten Prozentwerten oder Typisierungen irreleiten lässt und solche standardisierten Diskussionen oder Angebote dann entwickelt, die eben nicht auf die jeweiligen individuellen betriebsspezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Also ein Mut zu Kleinteiligkeit und zum differenzierten Blick. Ich schaue jetzt nochmal in die Runde, ob es noch einen Wunsch gibt, sich zu Wort zu melden. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann bedanke ich mich bei Bernd Kepplinger, weil er im Zuge des weiteren Referates dann irgendwann einmal nicht mehr zugeschaltet sein wird. Vielen, vielen Dank für Ihre Mitwirkung an der Tagung. Vielen Dank auch noch einmal an Sie und Frau Behringer für die Mithilfe und die Unterstützung dieses Projektes. Und wir hoffen, dass wir wieder Gelegenheit haben werden, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Vielen Dank ebenfalls.